Voltamos. Wir sind zurück. E eu queria dar continuidade naquele texto de Êxodo 33. Ich will weiter über 2. Mose 33 sprechen. Porque primeiramente a gente tem uma definição de Deus a respeito da sua glória. Erstens haben wir das Verständnis betreffend der Herrlichkeit Gottes. E ele fala que a sua glória é a sua bondade. In 2. Mose 33 sagt er, seine Herrlichkeit ist seine Güte. Então a sua essência, a sua natureza é ser bom. Sein Wesen, seine Natur ist es, gut zu sein. E ele fala algo além disso para Moisés, quando Moisés pede para ver a sua glória. Als Mose ihn bittet, seine Herrlichkeit sehen zu dürfen, ele fala, oh, eu vou fazer passar diante de você a minha bondade. Sagt er, meine Güte wird an deinem Angesicht vorübergehen. E ele fala que iria proclamar o seu nome diante de Moisés. Und er wird seinen Namen vor Mose ausrufen. E é interessante porque a gente infelizmente perdeu um pouquinho dessa noção do que é o nome de Deus. Wir haben irgendwie die Vorstellung verloren, was der Name des Herrn ist. Porque para nós essa palavra Deus, ela é muito comum. Denn das Wort Gott ist für uns sehr gewöhnlich, sehr normal. E Deus é quase que, assim, é um substantivo que se torna um substantivo com caráter de nome próprio. Gott wurde zu einem Hauptwort, Substantiv, und ist nur noch ein gewöhnlicher Name. É, então, a gente tem, por exemplo, os deuses gregos. Wie die griechischen Götter. Então, a gente usa a mesma palavra para falar sobre a divindade que nós conhecemos, e aí só muda a forma de escrever para falar sobre as outras divindades. Wir haben dieselben Worte, über die Göttlichkeit zu sprechen, diesen Gott, dem wir dienen, und wir haben dasselbe Wort, wenn wir über griechische Götter sprechen oder andere Götter. E no hebraico isso não existia. Im Hebräischen existiert das so nicht. Deus tinha nome. Gott hat einen Namen. Deus tinha uma identidade. Gott hat eine Identität. Nome está vinculado à identidade. Namen sind mit Identität verknüpft. Então, o que é interessante da gente perceber com relação a Deus, ao nosso Deus. Was wichtig ist zu verstehen über unseren Gott, den Namen unseres Gottes, é que ele tem uma identidade. Er hat eine Identität. Ele tem nome. Er hat einen Namen. Ele não é algo genérico. Es ist nicht nur etwas Allgemeines. Não é tipo essa palavra tipo a Deus. Es ist nicht nur ein Wort Gott. Ele tem nome. Er hat einen Namen. E na Bíblia o nome que ele se define, que ele dá, é eu sou. Der Name, den er sich in der Bibel gibt, ist der ich bin. Lembra quando Moisés estava em crise quanto a ser o exponente ali que seria usado para libertar a nação de Israel? Erinnere dich daran, wie Mose verwirrt war mit der Idee, der Mann zu sein, der das Volk Israel aus Ägypten befreien würde. E aí ele fica dando um monte de desculpa, ele fala, mas aí se eu for, eu falo que eu vou no nome de quem? Und er kam mit vielen Ausreden zu Gott und er fragte, Gott, wenn ich zu Pharao gehe, in welchem Namen gehe ich? E aí Deus responde para ele, fala que você vai em nome do eu sou. Gott antwortet, wenn sie dich fragen, von welchem Gott du kommst, dann sage, ich komme mit dem Gott, ich bin. Essa expressão eu sou para nós, ela também fica um pouco sem sentido, desconexa. Dieser Ausdruck ich bin macht für uns nicht wirklich Sinn. Es ist wie eine abstrakte Idee. Eu vou tentar te ajudar a entender a respeito do nome de Deus. Ich will versuchen, dir ein Verständnis über den Namen Gottes zu geben. A primeira coisa que você precisa entender, então, é que o nome de Deus é composto por 4 letras. Das erste, was du verstehen musst, ist, dass der Name Gottes aus 4 verschiedenen Buchstaben besteht. E, obviamente, o alfabeto o alfabeto hebraico é diferente do nosso alfabeto. Offensichtlich ist das hebräische Alphabet anders als unser Alphabet. Então, para nós, a palavra que as letras compatíveis, digamos assim, com o alfabeto hebraico. Die Buchstaben in unserem modernen Alphabet, die wir hier verwenden und die zu den Buchstaben vom hebräischen Alphabet passen, são YHWH. Sind die Buchstaben JHWH. E eu preciso que você entenda que na grafia, né, no alfabeto hebraico. Ich will, dass du verstehst, dass im hebräischen Alphabet cada letra tem uma simbologia. Jeder Buchstabe ein Symbol repräsentiert. E quando colocadas juntas, elas ganham um novo sentido. Zusammengesetzt ergeben sie etwas Neues, eine neue Bedeutung. E quando você coloca essas quatro letras que formam o nome de Deus juntos, diese vier Buchstaben bilden zusammen den Namen Gottes. Você vai ter uma construção de uma ideia muito louca. Du bekommst die Idee für etwas, das wirklich verrückt ist. Para o hebreu que ouvia esse nome de Deus, wenn die Hebräer den Namen Gottes hören, a ideia do nome Eu Sou era a seguinte. Die Idee vom Namen Ich Bin ist folgende. Eu sou aquele que é e permanece sendo. Ich bin derjenige, der ist und immer sein wird. É interessante porque no inglês a gente teria uma forma um pouco mais próxima de falar a respeito do nome de Deus. Es ist interessant, dass wir im Englischen eine ähnliche Art haben, dieses Konzept des Namens Gottes darzustellen. É como se fosse o verbo ser no infinitivo. Es ist wie das Verb sein in der Grundform. Então é como se Deus estivesse falando, o nome dele é eu sou aquele que é, ou é eu é como se fosse a expressão literalmente to be. Es ist der Ausdruck des Verbes sein. O ser algo. Etwas sein. E é doido porque fica algo sem sentido. Como assim Deus é aquele que é? Das ist verrückt, weil es nicht wirklich Sinn macht. Gott ist derjenige, der ist. E aí entra a parte louca do conceito da identidade de Deus para o povo hebreu. Wir haben diese verrückte Idee der Identität Gottes für das hebräische Volk. Porque quando Deus se define, eu sou aquele que é. Wenn Gott sich definiert als den, der ist. Ele está dando um senso de suficiência. Vermittelt das Gefühl der Genüge. É aquele que permanecerá sendo o que sempre foi. Ist derjenige, der weiterhin derjenige sein wird, der schon immer war. Então, quando ele diz eu sou, wenn sagt ich bin, ele não precisa falar mais nada. Muss nichts hinzufügen. Ele está dizendo, olha, eu sou o que sou desde a eternidade passada ao futuro mais distante. Ich bin, der ich bin seit Ewigkeit bis in Ewigkeit. Für immer. Então, essa é a loucura. Ele estava dando uma definição para Moisés o seguinte, você só precisa dizer que você serve a aquele que é. Zu Mose sagt das Einzige, was du sagen musst, ist, dass du dem dienst, der ist. E aí, quando você junta o nome de Deus com nomes secundários de Deus, as coisas começam a fazer sentido. Wenn du den Namen Gottes mit einem zweiten Namen verbindest, wird es einen Sinn ergeben. O que, por exemplo, é um nome secundário de Deus? Zum Beispiel, was ist ein zweiter Name Gottes? Jireh. Que é o Senhor da provisão. Der Gott der Versorgung. Mas o doido é que era o YHWH Jireh. Das Interessante ist Yahweh und dann Jireh. É por isso que a gente fala Jeová Jireh. Deswegen sagen wir Jehova Jireh. Então, quando nós pegamos a definição original do nome de Deus e colocamos uma característica, um nome secundário dele, der ursprüngliche Name Gottes und wir fügen ein Merkmal, einen zweiten Namen hinzu. A gente vai ter o seguinte, eu sou aquele que é e permanece sendo a provisão. Ist der war und immer sein wird, der Gott, der versorgt. Não é o Deus que meramente dá uma provisão. Es ist nicht nur ein Gott, der Versorgung gibt. É aquele que é e permanece sendo a provisão. Ich bin der war und immer sein wird, der Versorger. O Tzidkenu. Jehova Tzidkenu. That's the name. Jehova Tzidkenu. Yeah, that's it. É a justiça. Was die Gerechtigkeit Gottes ist. É aquele, é o meu Senhor que é e que permanece sendo a minha justiça. Der Herr, der ist und immer meine Gerechtigkeit sein wird. Eu quero que você comece a entender que o nome de Deus é para ser suficiente em nós em qualquer aspecto. Ich will, dass du verstehst, dass der Name Gottes in jedem Bereich unseres Lebens genug ist. Ele é. Ist. Permanece sendo. Und wird immer sein. E o que choca os fariseus, por exemplo, na vida de Jesus? Was die Pharisäer im Leben von Jesus schockierte? É que Jesus se define como Deus se definiu a Moisés. Dass Jesus sich selbst so definierte, wie Gott sich vor Mose definiert hat. Abre em João no capítulo 8. Lass uns Johannes Kapitel 8 anschauen. E vamos ler dos versículos 56 ao 58. Wir lesen die Verse 56 bis 58. Está escrito o seguinte: Jesus, nesse caso, ele está conversando com alguns fariseus que estão atribuindo a Jesus uma força demoníaca. Da spricht Jesus zu den Pharisäern und diese sagen, dass Jesus von dämonischen Machten gesteuert wird. Que Jesus era esse ser endemoniado que estava operando milagres pelo poder de Beelzebú. Sie sagen, dass Jesus eine dämonisierte Person ist und die Kraft von Beelzebub hat. E no final dessa discussão eles começam a falar sobre Abraão e sobre quem veio antes e tal. Am Ende der Diskussion sprechen sie über Abraham und wer vor wem kam. E aí Jesus diz o seguinte. Dann sagt Jesus: Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e muito se alegrou. 8:56 Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. E os judeus lhe disseram: Você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? E Jesus respondeu. Jesus sagte: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Quando Jesus fala, eu sou. Als Jesus sagt, ich bin. Ele estava falando o que para nós é o YHWH. Was für uns ist YHWH? Ele está se equiparando ao próprio Senhor. Da macht er sich selbst gleich wie Gott. Er macht sich Gott ähnlich. Agora você começa a entender por que no verso 59 vai falar que os fariseus pegaram pedras para apedrejar Jesus. So, verstehst du, dass in Vers 59 die Pharisäer die Steine nahmen und auf Jesus warfen? Jesus está falando o seguinte: eu sou aquele que é e permanece sendo. Jesus sagte: ich bin, der ich bin und immer sein werde. Que ele é aquele que estava vendo e celebrando na frente de Abraão aquela aliança maravilhosa em Gênesis no capítulo 15. Er sagt, dass er derjenige ist, der den Bund feiert, den Bund, der mit Abraham gemacht wurde, in Genesis 15. E ele tá falando, eu sou. Er sagt, ich bin. Ele tá falando, lembra daquele Deus que se manifestou a Moisés? Er sagt hier, erinnere dich, dass sich Gott Mose gezeigt hat. Sabe aquela natureza de Deus que é e permanece sendo? Die Natur Gottes, die ist und immer sein wird. Jesus tá falando, sou eu. Jesus sagt auch, deswegen bin ich. Ich bin. Para você começar a ter noção da profundidade do nome eu sou. Für dich, um zu verstehen, wie tief diese Idee ich bin ist. Foi esse nome que o judeu excluiu do seu vocabulário para que eles nunca falassem o nome de Deus em vão. Dieser Name wurde aus dem Wortschatz der Juden herausgenommen, dass sie nie vergebens den Namen Gottes sagen. Então, quando eles leram na lei lá que nós não deveríamos, eles não deveriam tomar o nome de Deus em vão. Wenn sie im Gesetz lesen, sagen sie nicht unnötig den Namen Gottes. Eles preferiram então tirar do vocabulário essa definição do nome de Deus. Sie nahmen tatsächlich diese Definition des Namen Gottes heraus aus ihrem Vokabular. Eles nunca usavam essa expressão eu sou. Sie benutzten diesen Ausdruck nie, ich bin. Vinculada a Deus. Wenn es Gott geht. E por que isso? Warum? Porque nós estamos falando de uma completa suficiência. In diesem Fall sprechen wir von einer vollständigen Erfüllung. Eu estou falando que Jesus se manifesta como aquele que é e que permanece sendo a minha paz. Gott zeigt sich selber als der, der ist, mein Friede. Lembra do Jeová Shalom? Jehovah Shalom. Aquele que é e que permanece sendo. Der, der war, der ist und immer sein wird. O Jeová Jireh. Jehovah Jireh. que é aquele que é e permanece sendo a minha provisão. Er war und wird immer mein Versorger sein. E agora você começa a aplicar isso em todas as áreas. Du kannst dies in jedem Bereich anwenden. Jesus é e permanece sendo. Jesus ist und wird immer sein. Deus é e permanece sendo. Gott ist und wird immer sein. Quando Deus fala para Moisés, eu vou proclamar o meu nome diante de você. Als Gott zu Mose sagte, ich werde meinen Namen vor dir ausrufen. Ele tá falando, Moisés, eu vou demonstrar o quão suficiente eu sou. Sagt er zu Mose, ich zeige dir, wie ausreichend ich bin. Eu quero te lembrar, Moisés, que eu permaneço sendo aquele que se manifestou a você. Ich will, dass du dich erinnerst, Mose. Ich bin der, der sich dir zeigt. E eu sou aquele que vai permanecer sendo ao longo da sua vida. Und ich werde dein ganzes Leben lang immer derselbe Gott sein. A identidade de Deus. Die Identität Gottes. Que está vinculada ao seu nome. Verbunden mit seinem Namen. É de que ele é. Er ist. E permanece sendo. Und wird immer sein. Bom. Gut. Se Jesus é a minha salvação. Wenn Jesus meine Rettung ist. Então eu posso concluir que Jesus é e permanece sendo a minha salvação. Kann ich sagen, dass Jesus meine Errettung ist und immer meine Rettung sein wird. Se Jesus é a minha satisfação. Wenn Jesus meine Erfüllung ist. Então eu posso concluir que ele é e permanece sendo. Sage ich, dass er ist und immer meine Erfüllung sein wird. E aí, de maneira bem prática, eu queria poder então fazer uma releitura do Salmo 23 com você. Ganz praktisch will ich mit euch Psalm 23 lesen, Psalm 23 mit euch durchdenken. Or rethink Psalm 23 with you guys. Porque uma vez que eu entendi o nome de Jesus, eu preciso aprender a desfrutar do nome de Jesus. Als ich den Namen Jesus verstand, musste ich lernen, mich in seinem Namen zu erfreuen. Como que eu vou, de fato, me alimentar e acessar essa essência de quem Deus é, do seu nome, da sua identidade? Wie habe ich Zugang? Wie ernähre ich mich mit seiner Identität, mit seinem Namen? Então eu vou te mostrar um pouquinho como que eu faço nos meus momentos devocional para desfrutar de quem Deus é. So zeige ich dir, wie ich es in meiner Andachtszeit mache, wie ich mich in ihm erfreuen kann. In ihm, wer er ist. É porque, lembra, ele é o eu sou. Erinnere dich, er ist. Então vamos lá. Davi fala no Salmo 23. David sagt im Psalm 23. O Senhor é o meu pastor. Der Herr ist mein Hirte. Então ele permanece sendo o meu pastor. Er wird immer mein Hirte sein. Sendo assim, a conclusão de Davi é: já que eu tenho um pastor e ele permanece sendo, eu não preciso de mais nada. So wie David dies sagt, dies ausdrückt, ist der Gedanke dahinter: weil er der Hirte ist, wird er immer mein Hirte sein. Ich brauche nichts anderes. Eu não terei mais falta de nada. Ich habe keinen Mangel mehr. Porque eu tenho aquele que é e permanece sendo na minha vida. Weil ich in meinem Leben den habe, der ist und immer sein wird. Meu devocional, eu pego esse versículo. In meiner Andachtszeit nehme ich diesen Vers. Eu faço literalmente da seguinte forma. Und ich mache es wortwörtlich so. Eu falo, Senhor, obrigado porque o Senhor é. Gott, ich danke dir. Du bist der, du bist. O Senhor é suficiente. Du bist genug. Você é a minha satisfação. Du bist meine Erfüllung. Você é o meu pastor. Du bist mein Hirte. E por mais que as circunstâncias venham a ser adversas. Und wenn alle Umstände gegen mich sind. Eu não preciso de mais nada. Brauche ich nichts anderes. Eu tenho meu pastor. Weil ich meinen Hirten habe. E o meu pastor me é suficiente. Und mein Hirte ist genug für mich. E aí eu começo a simplesmente a desfrutar da suficiência de Jesus. Und ich erfreue mich an der Erfüllung von Jesus. Eu vou meditar então em quem ele é. Und ich meditiere darüber, wer Gott ist. Na sua bondade. Seine Güte. Em como ele permanece sendo bom. Und wie er immer gut sein wird. E eu trago à minha memória as lembranças de experiências que eu tive com o meu Senhor. Und ich erinnere mich an alles, was ich mit dem Herrn erlebt habe. E aí, de repente, o meu coração começa a acelerar. Dann schlägt mein Herz schneller. Porque eu sou lembrado de como ele era bom e permanece sendo bom. Ich erinnere mich, wie er gut war und immer gut sein wird. De como ele cuidou de mim no passado e como ele tem cuidado de mim no presente. Ich erinnere mich, wie er sich mich in der Vergangenheit gekümmert hat und wie er jetzt für mich sorgt. De como eu fui suprido no passado e como ele me supre hoje. Wie ich in der Vergangenheit erfüllt war und wie er mich jetzt erfüllt. E aí agora eu simplesmente eu não falo mais. Nun sage ich nichts mehr. Eu apenas me concentro Ich konzentriere mich einfach darauf, wer Gott ist. Und ich erlaube ihm, mich mit der Gewissheit seiner Güte zu füllen, dass er genug ist. Es ist nicht meine Ehe, die mich erfüllt. Es sind nicht die Finanzen, die mich erfüllen. Nicht meine berufliche Erfahrung, die mich erfüllt. Nicht meine persönlichen Entdeckungen. Nichts. Nichts. Nichts ist vergleichbar mit der Erfüllung, die ich in Jesus finde. Er ist gut. Er ist genug. Und deshalb lese ich weiter. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Ich will, dass du verstehst, dass der Fokus auf dem Hirten bleibt. Ich gehe nicht zur grünen Wiese, um zu essen. Ich gehe, um auszuruhen. Weil meine Erfüllung ist mein Hirte. Du führst mich zum frischen Wasser. Wer meine Seele erfrischt, ist mein Hirte. Das sagt David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Mein Hirte lässt mich ruhen. Die Ruhe ist in ihm. Er sagt, mein Hirte führt mich zum stillen Wasser. Er erfrischt meine Seele. Er ist der Hirte. Es ist der Hirte. Es heißt nicht, dass die Wasser mich erquicken. Veja só, não tá no plural, não é? Não são as águas tranquilas que refrigeram a minha alma. Nicht die Wasser erquicken meine Seele. Ele me conduz às águas tranquilas. Er führt mich zum stillen Wasser. Mas é ele quem refrigera a minha. Er erquickt meine Seele. É ele quem me renova o vigor. Er erneuert meine Kräfte. E aí Davi continua falando, ele me guia nas veredas de justiça. Er sagt, er führt mich auf rechte Straße. Os caminhos de justiça são uma consequência do direcionamento de Jesus em mim. Der Pfad der Gerechtigkeit, eine Folge davon, wenn Jesus in mir mich führt. Não sou eu criando caminho de justiça. Nicht ich mache einen Pfad der Gerechtigkeit. Jesus me guiando por caminho de justiça. Es ist Jesus, der mich auf rechte Straße führt. E por que ele faz isso? Warum macht er das? Por amor do seu nome. Um seines Namens willen. Por amor do seu nome. Um seines Namens willen. Qual que é o nome dele? Was ist sein Name? Eu sou. Ich bin. Eu permaneço sendo. Und immer noch ist. E aí Davi começa a meditar sobre as próprias decisões. Dann meditiert David über seine Entscheidungen. E ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Dann sagt er, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Porque eu entendi que eu tenho pastor. Ich habe verstanden, ich habe einen Hirten. É aqui que eu consigo parar mais uma vez de ler. Hier halte ich inne für eine Sekunde. E eu volto e falo assim, Senhor, é o Senhor quem me guia. Ich sage dem Herrn, Herr, du bist der mich führt. Mas ainda que eu me meta em confusão. Sogar wenn ich mitten in dem Durcheinander dieser Welt bin. Eu sei que eu não preciso ter medo. Weiß ich, dass ich keine Angst haben muss. Porque o Senhor está comigo. Denn du bist mit mir. E o mais louco é que a conclusão de Davi nessa passagem. Die Schlussfolgerung in dieser Schriftstelle ist. No verso 6. Vers 6. É que Davi chega à conclusão de que a bondade e a fidelidade passarão a acompanhá-lo por toda a vida. David kommt zum Schluss. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ele não vai precisar buscar mais por bondade. Er muss keine Güte mehr suchen. Não vai precisar mais buscar por fidelidade. Er muss keine Barmherzigkeit mehr suchen. Por quê? Warum? Porque agora ele tem pastor. Weil er jetzt einen Hirten hat. Ele é conduzido por pastor. Es ist der Hirte, der ihn führt. Sua suficiência nesse pastor. Der Hirte ist seine Erfüllung. Então bondade e misericórdia o acompanham todos os dias. Deswegen folgen Güte und Barmherzigkeit ihm alle Tage. Você consegue perceber que a caminhada com Jesus? Kannst du dir vorstellen, dass der Weg mit Jesus? Que a intimidade com Jesus? Die Intimität mit Jesus. É um aprendizado de desfrutar de quem ele é. Der Prozess ist zu lernen, dich zu erfreuen, dem, wer er ist. Se nós aprendemos a desfrutar de quem Jesus é. Wenn wir lernen, uns in ihm zu erfreuen. Então, apesar de qualquer circunstância que estejamos vivendo. Unabhängig der Situation, in der wir leben. Nós teremos aquele que é conosco. Der, der ist, ist mit uns. Nós precisamos aprender. Wir müssen lernen. Que bondade, fidelidade, misericórdia vão nos acompanhar. Dass Güte und Barmherzigkeit uns folgen. Porque nós estamos submetidos, sujeitos, rendidos a um relacionamento com aquele que é e permanece. Weil wir uns einer Beziehung hingeben mit dem, der ist und immer sein wird. E aí o meu convite para você é que você continue aí agora. Ich lade dich ein, dass du diese Meditation weitermachst. Volte-se pro seu pastor. Wende deine Augen dem Hirten zu. Volta para ele. Schau ihn an. Fala, o Senhor é meu pastor. Sage, der Herr ist mein Hirte. O Senhor é aquele que é. Du bist derjenige, der ist. E deixa a certeza da sua bondade borbulhar em seu interior. Und erlaube es, dass die Fülle aus deinem Innern dich erfüllt. Daqui a pouquinho a gente volta. Wir sehen uns in einer weiteren Lektion.